Ein Glück, dass unser Maschinist noch rechtzeitig die Gefahrenstelle da vor uns erkannt hatte. Man hatte hier wahrscheinlich nachts einen Zug überfallen. Sogenannte Railtrablers, also Schienenzerstörer, hatten den Zug zum Entgleisen gebracht, der den Damm hinuntergestürzt war. Jeder Wagen war einzeln angezündet worden. Die Trümmer rauchten jetzt noch. Wir fanden zwischen den verbogenen Eisenteilen in der Asche die traurigen Überreste vieler Menschen, die entweder sofort tot gewesen sein mussten oder von den Banditen erschossen wurden. Während von dem Zugpersonal der Tatbestand aufgenommen wurde, hatte ich mich auf die Suche nach Spuren der Eisenbahnräuber gemacht. Dabei traf ich auf meinen Reisegefährten. Was macht ihr denn hier, Sir? Ich suche nach den Spuren der Banditen. So? Na und? Es waren 26. Hä? Woher wollt ihr das wissen? Dort drüben haben sie gelagert. Ihre Pferde hinterließen deutliche Abdrücke. Es waren 26. Davon 8 beschlagen und 18 unbeschlagen. Von den Reitern waren 23 Weiße und 3 Indianer. Vermutlich vom Stamme der Sioux. Der Anführer der Bande ist ein Weißer, der mit dem rechten Fuße hinkt. Sein Pferd ist wahrscheinlich ein Fuchshengst. Zum Kuckuck, Sir. Wer seid ihr denn eigentlich? Ich dachte bisher, dass ich als Fährtensucher auch einiges leiste. Aber gegen euch bin ich ja ein Waisenknabe. Habt ihr schon mal was von Stephen Moody gehört? Den man gewöhnlich Spürauge nennt? Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin unter dem Namen Old Shatterhand bekannt. Old Shatterhand? Sir, welche Freude und welche Ehre für mich. Ich bin ein Rindvieh erster Güte. Natürlich, nur ein Mann wie ihr kann auf den Gedanken kommen, allein solchen Weg nehmen zu wollen. Hätte mir ja was Ähnliches denken sollen. Sir, hört mich an. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Monk. Lou Monk. Der Kerl hinkt auf dem rechten Bein. Was ihn aber nicht hindert, der Anführer einer Schar von Räubern und Mördern zu sein. Ich muss ihn fangen. Dachte nicht so schnell auf seine Spur zu kommen. Das heißt, ihr seid darauf gekommen. Ich werde hier den Zug verlassen, um ihm zu folgen. Würde mich freuen, wenn ich auf eure Hilfe rechnen könnte. Oder seid ihr nicht Herr eurer Zeit? Das schon. Aber ich muss es mir noch sehr überlegen, ob ich mit einem Geheimpolizisten hinter einem Kerl herlaufen soll, der mich nichts angeht. Ja, also gut, ich bin Geheimpolizist und habe entflohene Verbrecher aus dem Osten der Staaten hier im Hinterland zu verfolgen. Kein leichtes Brot, kann ich euch sagen. Aber wenn ihr Abenteuer sucht, hier ist eins. Oder gefällt euch meine Nase nicht? Nichts gegen eure Nase. Hier meine Hand. Ich begleite euch. Sollt es nicht bereuen, Sir. Danke. Nennt mich Steffen, ja? Wenn ihr mich mit dem Sir verschont. Ich heiße Charlie. Fein. Ah, soll weitergehen. Kommt, Charlie. Wollen unser Gepäck und meinen Victor holen. Victor? Habt ihr einen Hund mit? Nein, Victor ist mein Pferd. Erschreckt nicht, wenn ihr es seht. Warum erschrecken? Der Name bedeutet doch Sieger. Ja, das schon, aber es sieht durchaus nicht wie ein Sieger aus. Das macht nichts, wenn es sonst was taugt. Ja, darauf könnt ihr euch verlassen, Charlie.